الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد Der Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch. Barakallahu fikum. Der Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch. Und wir machen weiter mit der Erklärung von Riyad al-Salihin. Und wir sind bei Kapitel 45. Babu Ziyarati Ahl al-Khairi um Jalasatihim und Sahbatihim und Habbatihim. وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة المواضيع الفاضلة. Kapitel 45, dass wir das Besuchen von Wohltätern, Umgang mit ihnen zu pflegen, sie zu lieben und ihre Fürbitte zu erstreben und aufsuchen von guten Orten. Wir haben schon ein paar Hadithe durchgenommen, Barakallahu fikum, und heute machen wir weiter, bi'izni ta'ala. Heute machen wir weiter mit Hadith Nummer 368. Der Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. فاظهر بذات الدين تربت يدك. ومعناه أن الناس يقصدون في العادة من المرأة هذه الخصال الأربع، فاحرص أنت على ذات الدين واظفر بها واحرص على صحبتها. الباب الذي نتكلم عنه هو مصاحبة ومجالسة أهل الخير وأن يكون المسلم معهم، ليس فقط في المسجد أو في الشارع أو في العمل، وإنما كذلك في بيته، في بيته. فيبحث عن المرأة ذات الدين. فالمرأة تنكح لهذه الأمور عادة. يعني المرأة ليش ينكحها الإنسان؟ ينكحها أولا لمالها ولحسبها ولجمالها، ولكن الأهم هو الدين. فاظفر بذات الدين، يعني أن الإنسان يكون عنده زوجة ذات دين، هذا ربح ظفر للإنسان. تربت يداك، وإلا كانت يداك في التراب، أي كنت خاسرا، خسرت الخير الكثير. فذاك الناس تبحث أصلا عن الأمور، يعني مثل هذه المسألة، الناس تبحث عن مثل هذا الشيء، ولكن المؤمن يبحث عن المرأة الصالحة، لأنه فيه فضل صحبة الإنسان الصالح والبقاء مع الإنسان الصالح. فالمرأة لا بأس أنها تنكح لمالها لجمالها لحسبها، ولكن أهم شيء هو الدين. فذلك يقول بعض أهل العلم، يقولون أن الإنسان إذا أراد أن يتزوج، كما قال الإمام أحمد لما سئل عن الزواج من المرأة، قال أولا انظر إليها، فإن أعجبتك أنا ذاك اسأل عن دينها، فإذا كانت ذات دين فتزوجها لدينها، وإن لم تكن ذات دين فلا تتزوجها، فبذلك تكون قد تركتها لأنها ليست صاحبة دين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يدك. بارك الله فيكم. أبو هريرة رضي الله عليه überliefert der Prophet صلى الله عليه وسلم sagte: man heiratet eine Frau aus vier Gründen: wegen ihres Wohlstandes, wegen ihrer Abstammung, wegen ihrer Schönheit oder wegen ihres Glaubens. Versuche eine wegen ihres Glaubens zu bekommen, so wirst du gesegnet sein oder so wirst du Gewinner sein. In der arabischen Sprache man sagt, sonst werden deine Hände in dem Boden sein. Taribat yadak. Du hast nichts bekommen. Nichts bekommen. Wenn du deine Hände in den Boden tust und rausnimmst, was hast du genommen? Gar nicht. Und das ist das Gleiche, wenn du eine Frau nimmst, die keine Praktizierung in der Religion hat. sowieso eine Frau ohne Glauben dürfen wir nicht heiraten. Das wird eine Frau, die nicht Muslim ist, darf man nicht heiraten. Und auch die Christinnen und die Judinnen, man darf sie heiraten unter bestimmten Bedingungen. Und nicht so einfach. So ist das in unserer Religion. Aber hier geht es darum, wir haben unser Kapitel, das geht darum, dass man mit guten Leuten zusammenkommt. Du kommst mit guten Leuten zusammen in der Moschee, auf der Arbeit, auf der Straße. Dein Freundenkreis müssen gute Leute sein. Auch zu Hause musst du eine gute Frau haben und musst du eine gute Frau suchen. Weil das an sich selbst Vorzug ist, dass du eine gute Frau hast. Und die gute Frau ist nicht die Frau, die schön ist oder die Frau, die viel Vermögen hat oder die Frau, die eine, sage ich jetzt, bekannte Familie hat, nein, sondern die gute Frau, barakallahu fikum, ist die Frau, die Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet und ist die Frau, die die Religion praktiziert. Deshalb sagte Imam Ahmed, als er gefragt worden ist, wenn ich eine Frau heiraten möchte, was soll ich erstmal beachten? Er gesagt, erstmal schau sie an. Wenn diese Frau dir gefällt, also du guckst eine Frau an, die ist schön, das gefällt mir, ich möchte sie heiraten. Dann fragst du nach ihrer Praktizierung, nach ihrer religiösen Ausübung. Wenn sie die Religion praktiziert, dann kannst du sie heiraten. Und so hast du sie nicht wegen ihrer Schönheit geheiratet, sondern wegen ihrer Religion. Wenn sie die Religion nicht praktiziert, dann heirate sie nicht. Dann hast du auch sie verlassen wegen der Religion und nicht wegen ihrer Schönheit. Natürlich, das bei manchen ist es unverständlich, was man hier gesagt hat. Aber bei einem Gläubigen, Muslim, bei einem, der Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet und der Allah subhanahu wa ta'ala liebt, es ist total und 100% verständlich. Weil wenn du eine Frau zu Hause hast, die schlechten Charakter hat oder die keine religiöse Ausübung hat, die sich an die Regeln nicht hält, dann wird sie später Probleme mit dir anfangen. Also, was würdest du ihr sagen? Du sagst ihr etwas, sagst ihr, es ist mir egal. Sagst ihr, aber so sind die Regeln, sagt sie, es ist mir egal. Und wenn du ihr was auch sagst, sagst ihr, ich war so und du hast mich so geheiratet. Deshalb sagte der Prophet, drei Leute werden ihre Bittgebete nicht angenommen. Eine Person, der hat eine Frau mit schlechtem Charakter und der lässt sich nicht halten. Was heißt das? Das heißt, ein Mann weiß, dass diese Frau nicht praktiziert, dass sie schlechten Charakter hat. Trotzdem heiratet er sie. Dann später macht sie ihm Probleme und die haben Streit. Dann sagt er, oh Allah, mach mit ihr das und sowas, mit Gebet gegen sie. Das wird nicht angenommen. Warum? Weil du von Anfang an gewusst hast, dass diese Frau nicht in Ordnung ist. Deshalb, wenn im Islam ist die Sache so, du suchst immer das Gute, den guten Ort, den guten Freundenkreis und praktizierst du deine Religion. Das ist das Wichtigste. Sonst bist du oder hast du deine Hände in dem hast du nicht gewonnen. Also der Gewinner ist derjenige, natürlich wenn eine Frau schön ist, Vermögen hat, eine gute Abstammung hat, eine gute Familie und du heiratest diese Frau, dann hast du natürlich sozusagen, hast du das Beste. Aber wenn die Frau zum Beispiel schön und eine Abstammung hat und Vermögen hat, aber die hat keine Religion, dann hast du nicht gewonnen. Wenn sie auch diese drei, sage ich jetzt, begehrten Eigenschaften in unserer Zeit hat. An Ibn Abbas radiyallahu anhuma qala an-Nabiy sallallahu alayhi wa sallam li Jibril ma yamna'uka an tazurana akthar mimma tazurana fanazalat وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، رواه البخاري. يعني بارك الله فيكم، جبريل عليه السلام من أهل الفضل، وجبريل عليه السلام يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يود أن يزوره جبريل أكثر مما يزوره، ولكن الله سبحانه وتعالى أنزل وما نتنزل إلا بأمر ربك. يعني جبريل عليه السلام ما يأتي هو لنفسه متى شاء، وإنما بأمر الله سبحانه وتعالى. لكن فيه أيضا فيه دلالة على أن الإنسان يحب أن يجلس مع أهل الخير وأن يكون مع أهل الصلاح. بارك الله فيكم. ابن عباس أتسيلته dass der Prophet sallam den Engel Gabriel fragte: Warum besuchst du uns nicht öfter als bisher? Daraufhin wurde der Koran, die Koran-Aya offenbart: Wir kommen nur auf Beschluss deines Herrn herab. Ihm gehört, was vor uns und was hinter uns und was dazwischen liegt. Das heißt, der Prophet sallam wollte immer mit Jibril a.s. reden. Jibril a.s. ist Engel, der bringt die Botschaft, der bringt die Offenbarung. Und der Prophet will mit ihm mehr sprechen und mehr reden, und dass er ihn besucht, weil Jibril a.s. sündenfrei ist und guter Engel ist. Deshalb der Prophet will mit guten Leuten und mit Gläubigen sein. Aber die Engel kommen nicht nach ihrer Entscheidung oder nach ihrer Wahl, werde ich sagen, sondern Allah subhanahu wa ta'ala beschließt es, und die kommen, deshalb hat Allah subhanahu wa ta'ala das herabgesandt. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu an an-Nabi sallallahu alaihi wasallam: La tusahib illa mu'mina wa la ya'kul ta'amaka إلا تقي، رواه أبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، رواه أبو داود والترمذي. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: المرء مع من أحب. هذه رواية البخاري ومسلم. وفي رواية قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يحب القوم ولم يلحق بهم. قال: المرء مع من أحب. المرء مع من أحب. يا أخوة، هذه الأحاديث فيها أن المؤمن يحب المؤمن، وأن المؤمن يبحث عن المؤمن، وأن المؤمن يبحث عن الصديق والخليل المؤمن، وأن المؤمن لا يصاحب إلا المؤمن، وأنه إذا طبعا الأفضل له أن يأكل طعامه التقي. ليش؟ لأن التقي بعد أن يأكل الطعام إن دعا له كان المرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل دعاء ذلك أو هذا أكثر من غيره، لأن هذا تقي، والتقوى سبب في قبول الدعاء. فذلك لما يأكل طعامك التقي ويدعو لك سيتقبل منه. فذلك الأفضل لك والصحيح أن يأكل طعامك التقي النقي، وأن تصاحب المؤمن، لأن المؤمن إما سيأمرك بمعروف أو سينهاك عن منكر، لأن المؤمن مثل الجليس الصالح، ومثل هو الجليس الصالح عفوا، وهو مثل صاحب المسك. صاحب المسك إما يحذيك وأن يحذيك، وإما أن تشتري منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. أما الفاسق إذا صاحبته فإما أن تسمع كلاما فاحشا، وإما أن ترى معصية، وإما أن ترى منه أمرا يضيق عليك. فالرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. وهذه المسألة اليوم أصبحت قليلة بين الناس، ما عاد يفهموها. أنت من صديقك؟ أصبحت الصداقة اليوم أصبحت فقط نتيجة المصالح الدنيوية، وما عدنا يعني نرى من هذا الذي أمامنا، سواء كان فاسق فاجر ظالم ما يهم، المهم المصلحة أين هي. ولكن المؤمن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، الرجل يحب القوم ولا يصل إلى درجة إيمانهم ولا يصل إلى درجة عملهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. من تحب أنت؟ تحب أهل الشر وأهل الضلال وأهل الشرك، فأنت معهم، أنت معهم، أنت في خندقهم وفي صفهم. أما والله تحب أهل الخير وتكون مع أهل الخير وتسعى لأن تكون من أهل الخير، فهذا هو المراد. نسأل الله العافية والسلام. طبعا هذه المسألة اليوم في زماننا، يعني لما تقول الناس قلت ما هذا الكلام، كيف يعني تقول أن مثل هذا الكلام أن الرجل على دين خليله؟ ما معنى الرجل على دين خليله؟ هل معنى ذلك أنه صديقك كيف يكون فأنت مثله؟ لا، القصد في ذلك بارك الله فيكم، القصد أن الإنسان يكون في تطبيق دينه وفي خلقه على قدر من يصاحب من الناس. فإن صاحب أهل الخير أثروا فيه فصار من أهل الخير، وإن صاحب أهل الشر أثروا فيه. وأما هذا الذي يقول والله لو وضعتني بين 1000 واحد من أهل الشر سأخرج من بينهم ما تأثرت، هذا كذب، وهذا الإنسان يكذب على نفسه. لو وضعته 1 أسبوع مع أهل الشر بعد 1 أسبوع سيبدأ يتكلم بكلامه، لأن الإنسان يتأثر بالبيئة المحيطة كائنا من كان. يستطيع قد يصبر ولكن فيما بعد سيتغير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا مع الأخيار ويجعلنا من المحبي الأخيار. بارك الله فيكم. أبو سعيد الخدري رضوان الله عليه فتسيبته تصدق قفية صلى الله عليه وسلم زاكته نم نوى أين المؤمن سفخيمت ونلست عن اسم نوى فون غوتس فرشتيجن اسم أبو هريرة البريفة dass der Prophet, oder ich erkläre es mal eins nach dem anderen. Was bedeutet das? Nimm nur Gläubigen oder einen Mu'min zur Freund. Das heißt, wenn du einen Freund haben willst, dann such dir einen Freund, der gläubig ist, der Allah fürchtet. Warum? Weil diese gläubige Person dir etwas Gutes machen wird oder dir etwas Gutes sagen wird. Entweder der wird dir etwas Gutes beibringen, der wird dir empfehlen, dass du Schlechtes nicht machst, oder der wird dir empfehlen, dass du Gutes machst. Das ist der Gläubige, weil er an Allah subhanahu wa ta'ala glaubt und weil er weiß, dass Allah subhanahu wa ta'ala alles sieht. Aber wenn du einen schlechten Menschen oder einen sündigen Menschen nimmst als Freund, der wird von dir verlangen, dass du auch die Sünde mit ihm machst. Überlege dir, du hast 2 Leute. Eine Person raucht und die andere Person liest Koran. Derjenige, der liest Koran, der wird dir sagen, komm, lies mit mir Koran. Der andere, der wird dir sagen, hier, eine Zigarette. Einer, der spricht gute Wörter und der andere spricht schlechte Wörter. Derjenige, der gute Wörter spricht, wenn du Schlechtes sagst, der wird dir sagen, pass auf, das geht nicht. Das ist nicht gut. Aber derjenige, der schlechte Wörter sagt, wenn er von dir keine schlechte Wörter hört, sagt er, was ist los mit dir? Warum bist du so verkrampft? Ja, du bist verkrampft, weil du nicht schlecht bist. Deshalb, das bedeutet, wenn du einen Freund haben willst, dann nimm dir jemanden, der den Glauben hat. Weil dieser Gläubige, der sieht in dich eine Möglichkeit, dass er ins Paradies geht, deshalb verlangt er von dir etwas Gutes. und nichts Schlechtes. Was bedeutet das? Das bedeutet, kannst du auch andere nicht als Bekannten oder Freunde nicht nehmen. Doch, aber das heißt, besser ist und richtiger ist, dass du einen Freund nimmst, der gläubig ist. Jetzt, وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِي. Und dein Essen sollte von einem Gottesfürchtigen gegessen werden. Warum? Der Gottesfürchtige, es ist zu hoffen, weil wir laut Beweise wissen, wenn man Allah fürchtet, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala von der Person das Gebet annehmen. Und wenn eine Person gottesfürchtig ist und er isst von deinem Essen, der wird dann für dich Bittgebet machen. Und sein Bittgebet wird angenommen. Deshalb, wenn ich weiß, das Bittgebet von einer Person, es ist sehr zweifelhaft, dass er von ihm angenommen wird. Und von der anderen, ich habe große Hoffnung, dass von ihm angenommen wird. Denn wem soll ich Essen geben lieber? Natürlich, derjenige, der für mich Bittgebet macht, und sein Bittgebet wird angenommen. Logisch. Aber der andere, das heißt nicht, dass du niemandem Essen geben kannst. Du kannst auch einem Nicht-Muslim Essen geben und so weiter. Das ist nicht jetzt, dass man denkt, ihr Verbot. Nein, das geht darum, es ist besser und richtiger, wenn du willst, dass dein Essen gesegnet wird und dein Vermögen gesegnet wird, dass derjenige, der von deinem Essen isst, gottesfürchtiger ist, weil sein Bittgebet angenommen wird. So ist die Bedeutung dieser Überlieferung ungefähr natürlich. Dann Abu Huraira radhiyallahu anhu überlieferte und sagte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, man nimmt öfter oder die Person bezüglich der Praktizierung der Religion ist wie der Freund. Deshalb sollte jeder von euch darauf achten, wen er als Freund nimmt. Das bedeutet, deine Praktizierung und Gewohnheiten, die werden durch deinen Freund auch zum Teil bestimmt. Das heißt, er kann dich bewirken. Also wen nimmst du als Freund? Nimmst du als Freund eine Person, die gut ist, eine Person, die gottesfürchtig ist, eine Person, die ehrlich ist, oder eine Person, die lügt und die schlecht ist und der macht schlecht? Ich meine, wenn du auf der Straße bist und neben dir ist eine Person, die Leute sagen, guter Mann. Und neben dir eine Person, ist es bekannt, des Drogendealer. Wirst du dich nicht schämen? Natürlich, ich meine, die Sache ist klar für die, bei allen Menschen. Deshalb nimmst du einen Freund, der dir was Gutes sagt, der von dir etwas verlangt, der zu dir steht. Und nicht einen Freund, der nur Interesse hat. Und auch, das andere Überlieferung ist von Abu Musa al-Ash'ari, der sagte, der Prophet sagte, jeder wird am letzten Tag mit denen sein, die er liebt. Mit den Leuten sein, die du geliebt hast. Eine andere Version lautet, der Prophet sallallahu alaihi wasallam wurde gefragt, wie steht es um eine Person, die jemanden liebt, sich aber ihm nicht zugestellt? Er antwortete, jeder wird am letzten Tag mit denen sein, die er liebt. Wen liebst du? Liebst du schlechte Leute? Liebst du Leute, die keinen Charakter haben, die kein Benehmen haben, die keine Ehre haben, die keine Würde haben? Liebst du Kriminelle oder liebst du Leute, die Allah subhanahu wa ta'ala lieben? Und wir haben das voriges Mal schon genommen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die festeste Bindung, die stärkste Bindung ist, dass du eine Person für Allah oder um Allahs Willen liebst oder nicht liebst. Warum magst du eine Person? Weil diese Person, Allah mag von uns, dass wir beten, die Person betet. Allah mag von uns, dass wir ehrlich sind, diese Person ist ehrlich. Allah mag von uns, dass wir einen guten Charakter haben, diese Person hat guten Charakter. Allah mag von uns, dass wir uns gut benehmen, diese Person benimmt sich gut. Deshalb mag ich diese Person. Und ich werde mit dieser Person, weil ich ihn mag und er mag mich, dann werden wir am letzten Tag zusammen sein. Wen liebst du? Meine sage so ein bisschen so metaphorisch, ja, liebst du Musa und die Gläubigen oder Pharaon und seine Soldaten? Du musst dir überlegen, wen du liebst. Weil wenn eine Person schlecht ist und tut Schlechtes, ich kann nicht diese Person mögen. Weil diese Person schlecht, Allah mag das nicht. Das kann ich nicht. Eigentlich, wenn ich gläubig bin. Aber heutzutage ist die Sache anders geworden. Die Sache geht heute um Interessen. Habe ich Interesse bei einem Chef, dann sage ich ihm, mein Liebling bist du. Du bist besser als mein Vater. Aber habe ich kein Interesse bei ihm, wenn er auch der beste Mensch ist, dann spucke ich ihn an. Und das ist die Sache, spucke ich ihn an jetzt, das ist ein bisschen übertrieben, aber das ist die Wahrheit eigentlich. Dass wir heute nicht mehr diese Merkmale unserer Religion anwenden und durchsetzen in der Suche oder auf der Suche nach guten Freunden, sondern es geht um was anderes. Es geht um Leute, die für uns klatschen, die uns immer loben und die uns sozusagen das geben, was wir wollen, wenn das auch schlecht wäre. Aber Leute, die uns sagen, aufpassen, das ist falsch, fürchte Allah, du darfst es nicht machen, sag, ach, oh Mann, die kritisieren immer. Es gefällt ihnen nichts. Deshalb sollte jeder von uns das verstehen. Jeder sollte verstehen, wen du magst, ist wichtig am letzten Tag. Deshalb sagte Abu Musa, einer fragte den Propheten, ich schaffe nicht die Taten und die Handlungen einer Person, weil diese Person gut ist, aber ich liebe ihn. Der sagt, du bist mit ihm, inshallah. Das heißt nicht jetzt, dass man sagt, ja, ich bete nicht, ich mache gar nicht, aber ich liebe einen guten Mann, dann bin ich mit ihm. Nein. Das heißt, barakallahu fik, wenn du auch die Bedingungen dafür in deinem Leben gebracht hast. وعن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سألت زيج بفكر ما أعددت قال حب الله ورسوله قال أنت مع من أحببت متفق عليه وضوء نيم من ذنبيلكم وفي رواية لهما أي البخاري ومسلم ما أعددت لها من كثير صوم ولا صلاة ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. المرء مع من أحب. يا أخو بارك الله فيكم تبعوا هذا حديث عظيم. هذا حديث عظيم. قال له متى الساعة؟ هذا السؤال اللي يطرح اليوم، متى يوم القيامة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها. ليست القضية متى يوم القيامة، يوم القيامة قادم آتي وهو قريب، ولكن ماذا أعددت إذا قامت الساعة الآن؟ ماذا أعددت لها؟ قال ما أعددت لها كثير صوم ولا صلاة ولا صدقة، ولكن أحب الله والرسول. وحب الله والرسول ماذا يعني في ديننا؟ حب الله والرسول، حب الله يعني اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وحب الرسول يعني الالتزام بدين الله سبحانه وتعالى. هذا مع حب الله وحب الرسول. مو حب الله والرسول لما تاخذ البندير وتبدا بحبك يا رسول الله وتعمل لي هذا المسائل، ترقص في المساجد، ليس هذا الحب. ليس حب النبي صلى الله عليه وسلم فقط يا رسول الله يا حبيبي يا رسول الله، إن نلت يا ريح الصبا يوما إلى الأرض الحرام سلم على روضة فيها النبي المحترم. ما هذا أي واحد يستطيع قوله، إنما محبة النبي صلى الله عليه وسلم هي اتباع دين الله واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، محبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، الابتعاد عن الحرام، الابتعاد عن الحرام وفعل الحلال. طيب بارك الله فيكم، انتبهوا. Das ist eine sehr wichtige Überlieferung. Ich hoffe, dass die Brüder sich das merken. Merkt euch diese Überlieferung, weil das sehr wichtig ist. Und zwar, Anas radiallahu alayhi überliefern, dass einer von den Weiten, das wird eine Person von Nomaden oder Beduinen, oder eine Person von Weiten, der kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und fragte den Propheten, passt auf, wann ist der letzte Tag? Und deshalb man sagt, wann ist die Stunde? Die Stunde heißt der letzte Tag. Wann ist der letzte Tag? Oder wann wird das ausbrechen? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam fragte ihn zurück. Welche Vorbereitungen hast du dafür getroffen? Er sagte, die Liebe zu Allah und seines Gesandten. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, du wirst mit denen sein, die du liebst. In einer anderen Version, er sagte, ich habe mich nicht darauf vorbereitet mit vielen Gebeten, Fasten und Sadaqa, Almosen. Doch ich liebe Allah und seinen Gesandten. Das heißt, die nächste Überlieferung, Ibn Mas'ud erzählte, dass ein Mann zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam kam und sagte, O Gesandter Allahs, wie steht es um eine Person, die jemanden liebt, sich aber ihm nicht zugestellt? Er antwortete, jeder wird am letzten Tag mit denen sein, die er liebt. Das heißt, wir wissen, dass die Stunde kommen wird, dass der letzte Tag kommen wird. Das wissen wir alle. Und das ist bald. Das ist sehr bald. Also wir haben Zeichen, die sind Zeichen vor der Stunde oder vor dem letzten Tag. Und diese Zeichen sind fast alle eingetroffen. Es bleiben nur die großen Zeichen. Und das ist sehr bald geworden, dass die Stunde ausbrechen wird und der letzte Tag kommen wird. Dies ist eine Sache, die zweifelfrei ist, zweifelohne ist, dass der letzte Tag kommen wird. Man sagt, der jüngste Tag, Tag des Gerichtes, das wird kommen. Aber die Frage ist nicht, ob dieser Tag kommen wird, weil ein Moslem sowieso daran glaubt. Übrigens auch die Christen, die Juden glauben daran. Aber die Frage ist, wie hast du dich vorbereitet? Wie hast du dich vorbereitet auf diesen Tag? Was hast du gemacht? Er sagte, nicht viel, pass auf. Der hat nicht gesagt, ich habe nicht gebetet, ich habe nicht gefastet, ich habe mir kein Spenden gegeben. Nein, der hat gesagt, nicht viel gebetet, nicht viel gefastet, nicht viel Sadaqa gegeben. Er macht die Grundlagen und praktiziert seine Religion. Aber der hat das nicht mehr gemacht, als was Pflicht ist. Auf jeden Fall. Dann sagt er, aber ich liebe Allah und seinen Propheten. Was bedeutet Liebe zu Allah und Liebe zum Propheten? Heißt Liebe zu Allah und Liebe zum Propheten, dass man die ganze Zeit nur mit der Zunge sagt, ich liebe Allah, ich liebe seinen Propheten, ich mag Allah, ich mag seinen Propheten? Das kann jeder. Wir hören das von allen. Jeder sagt das. Aber das ist nicht der Sinn. Liebe zu Allah bedeutet, dass du den Propheten folgst. Liebe zum Propheten bedeutet, dass du dich an die religiösen Regeln hältst, dass du nicht den Weg des Propheten verlässt. Das ist Liebe zu Allah und seinen Propheten. Dass du den Islam richtig praktizierst, dass du deine Religion lernst, dass du Allah fürchtest und so weiter. Aber Liebe ist kein Gedicht. Wie manche Leute, die nehmen diese wie Trommel und die fangen an zu singen, dann wir lieben dich, oh Prophet. Was nutzt das? Du sagst, ich liebe ihn und in dem gleichen Moment praktizierst du etwas, was falsch ist. In dem gleichen Moment, man sagt, ich liebe Allah und da macht man Sünde. Was ist das von Liebe? Wenn ich jemanden liebe, dann praktiziere ich das, was mein Liebling mir sagt. Wenn ich jemanden liebe, dann praktiziere ich das, was mein Liebling sagt. Und wenn ich behaupte, dass ich Allah liebe und dass ich den Propheten liebe, dann muss ich die Religion richtig praktizieren. Sonst lüge ich. Und das ist der Sinn in dieser Überlieferung. Das ist sehr wichtige Überlieferung. Nochmal bitte. Merkt euch diese Überlieferung. Ein Mann kam zum Propheten, er sagte ihm, O Gesandter Allahs, O Gesandter Allahs, wann ist der letzte Tag? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte ihm, wie hast du dich vorbereitet? Wie hast du dich vorbereitet? طيب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. الأرواح جنود مجندة الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. بارك الله فيكم. الناس معادن الناس معادن كما في عندنا ذهب وفضة وحديد وعندنا نحاس وألمنيوم إلى غير ذلك. وكل معدن له قيمة له قيمة وله سعر وله مميزات. كذلك الناس. فالناس معادن. يكون ابن عائلة له نسب يكون هو أخلاقا علما. فخيارهم في الجاهلية يعني خياركم أنسابا في الجاهلية خياركم تعاملا خياركم فهما خياركم علما. كذلك إذا فقهوا أي إذا تعلموا دينهم وطبقوا دينهم فهؤلاء كذلك سيكون الخيار في الإسلام. والأرواح مثل الأجساد شلون أنت لما تلتقي بإنسان وتجد هذا الإنسان طيب ويتكلم كلام طيب فتحب هذا الإنسان. كذلك الأرواح إذا تعارفت ائتلفت وإذا تناكرت اختلفت وتركت بعضه. فذاك بارك الله فيكم ينتبه الإنسان لهذا المعنى العظيم. الإنسان إذا كان من الذين يتعلمون الدين ويفقهون الدين وهو في أصله خير فهذا بعد الإسلام سيكون أيضا من أهل الخير إذا طبق الإسلام وإذا التزم بالإسلام. أما فلتكن من تكون ولتكن ابن من تكون وما تطبق دينك فعند الله سبحانه وتعالى والله ما تساوي جناح بعوضة. لأن الله سبحانه وتعالى ما عنده لا ينظر إلى الأنساب والأحساب والأشكل والجسد والجسم يوم القيامة إنما ينظر إلى الأعمال والقلوب. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه ما حينفعك. فنسأل الله العافية والسلامة. بارك الله فيكم. دي لتسة يبليفرنك فغيتة إن شاء الله. Weil die nächste Überlieferung, das ist sehr lang und da brauche ich lange zu erklären, das ist die Geschichte von Uwais al-Qarani. Uwais al-Qarani, das ist eine sehr schöne Geschichte übrigens, über eine Person, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat von ihm gesprochen. Alaykum salam. Deshalb wir brauchen ein bisschen länger. Auf jeden Fall, Abu Huraira radhiyallahu anhu berichtete, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, die Menschen sind wie Metalle. Diejenigen von ihnen, die vor dem Islam am besten waren, sind auch im Islam am besten. Wenn sie religiöses Wissen und Verständnis haben und die Seelen sind wie Kameradschaften, wenn sie sich charakterlich gleichen, finden sie zusammen. Und wenn sie sich, warum dieses schweres Wort jetzt? Charakterlich charaktermäßig unterscheiden, sind sie verschieden. Das heißt, barakallahu fikum, die Leute, die sind wie Metalle, wie diese Elemente. Und die Elemente, die sind verschieden. Hier natürlich hat der Autor etwas vergessen, der Übersetzer, Entschuldigung. Der hat etwas vergessen, der hat gesprochen von Gold und Silber. Der Professor Hussein sagte, die Menschen sind wie Metalle, wie Gold und Silber. Diejenigen von ihnen, die vor dem Islam am besten waren, hier auch am besten waren, heißt was anderes. Das heißt, diejenigen, die von ihnen mit der Abstammung die besten waren, sind sie auch im Islam so weiter. Was bedeutet diese Überlieferung? Was bedeutet? Wie du vor dem Islam warst. Zum Beispiel eine Person vor dem Islam war von einer guten Familie, der hat einen guten Charakter gehabt, der hat Benehmen gehabt, diese Person war ruhig, geduldig, gut. Vor dem Islam, das wird nach den Regeln, die die Leute in einem Gebiet haben. Und auch vor dem, ich meine, auch bei Nicht-Muslimen, man kann sagen, das ist gut und das ist schlecht, weil die diese Charaktereigenschaften schon haben, diese Werte allgemein. Auch Nicht-Muslime haben diese Werte. Und vor dem Islam haben die Araber selber diese Werte gehabt. Zum Beispiel, die haben Leute, die in Not waren, unterstützt, geholfen. Die haben keine Ungerechtigkeit akzeptiert. Die haben ihr Versprechen gehalten. Die waren pünktlich. Die haben nie gelogen. Das war eine Schande zu lügen. Ja? Vor dem Islam waren sie so. Aber da haben sie auf der anderen Seite Katastrophen. Sie haben Mädchen lebendig begraben und so weiter. Deshalb, es gibt auch Regeln für die Leute, auch wenn das vor dem, wenn sie keine Muslime sind. Die Leute, die von der guten Familie und Abstammung sind und die waren gut vor dem Islam, wenn sie den Islam lernen, studieren, wenn sie Wissen sammeln, den Islam verstehen und den Islam praktizieren, dann sind sie auch weiter die Besten, auch im Islam. Und die Seele, die sind wie Menschen. Es gibt zwei Menschen, die sehen sich, das gefällt jeder, die haben kein sozusagen, anstatt Zuneigung, Abneigung. Und die Seelen auch haben diese Abneigung. Aber im Islam, die haben Regeln. Wenn du auch eine Abneigung hast, aber die Person, die vor dir ist, diese Person fürchtet Allah, ist gut, hat guten Charakter, dann musst du diese Person mögen und du wirst mit ihm gut sein. Weil das geht um deine Religion in diesem Fall, nicht mehr um deine, sozusagen, um deine Einschätzungen. Weil deine Einschätzungen falsch sein können. Aber die Regeln der Religion sind niemals falsch. Unsere Religion ist die Religion der Wahrheit, der Vollkommenheit. Wir haben der Perfektion. Es gibt im Islam nichts Falsches. Ob das den Leuten gefällt oder nicht, ist mir egal. Im Islam gibt es niemals was Falsches. Warum? Weil der Islam von Allah ist. In unserer Praktizierung schon. Wenn wir den Islam praktizieren, kann sein, dass wir falsch praktizieren. Wir als Menschen. Aber in der Religion, dieser Religion, die von Gott ist, gibt es überhaupt keinen Fehler. Weil wenn wir behaupten würden, dass der Islam Fehler hat, dann werden wir automatisch Gott kritisieren und behaupten, dass Gott falsch ist. Und das dürfen wir niemals. Deshalb, der Islam ist die Wahrheit. Und im Islam haben wir Regeln. Und wenn du diese Regeln lernst und praktizierst, dann bist du der Beste. Dann bist du der Beste. Wenn die Leute auch gegen dich sind. Ich meine, die Leute waren, die haben den Propheten Muhammad s.a.w. nicht mit offenen Armen empfangen. Und die haben Moses oder Jesus, Friede sei mit ihnen, auch nicht mit offenen Armen empfangen. Sie wollten Moses töten, sie wollten Jesus töten, sie wollten den Propheten Muhammad töten, sie haben Ibrahim a.s. ins Feuer geworfen, sie wollten Lot a.s. sie wollten mit ihm Schlechtes tun, mit seinen Gästen und so weiter. Das heißt, die Leute, die die Wahrheit sprechen, werden nicht immer jetzt mit, wie man heute bei uns sagt, mit Blumen empfangen, sondern eher, die werden empfangen mit Hass, mit Neid, mit Gegenschaft. Aber am Ende, wenn diese Leute ihre Religion praktizieren und auf dem richtigen Weg beharren und standhaft bleiben, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala ihnen den Lohn geben. Und ich denke, ein ewiger Lohn ist es immer besser als ein Lohn, was natürlich unterbrochen ist und was nicht ewig ist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von jedem von euch annehmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem Sichtweg Islam festigen. Das nächste Mal reden wir über die Geschichte auch, unter anderem natürlich am Montag, aber morgen haben wir sowohl Islam, das ist was anderes. Das nächste Mal am Montag reden wir, barakallahu fikum, über die Geschichte von Uwais al-Qarani. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Subhanakallahu wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.